dir etwas tut. Verlorene Zeit und so viel Leid. Nur wegen ihr, alles nur für die Habgier. Doch sagt ihr die Wahrheit und sagt, was ihr denkt. Ihr als Familie fühlt euch bedrängt. Wille und Liebe kann man so viel erreichen. Es geht hier nicht nur um sie. Seht ihr nicht all die Zeichen? Ein Kind braucht Harmonie. Wenn ihr dann irgendwann für Veränderung steht und nicht alles mehr aus den Fugen gerät, sieht sie, wie stark die Familie sein kann. Ich hab Visionen, ich glaub daran. Ihr steht für Veränderung.